im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. Ja, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Das ist die erste Sendung nach unserer Sommerpause und das ist für mich heute in gewisser Weise schon etwas Besonderes. Es gab sehr, sehr, sehr viele Sommerpausen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten und danach ging es dann immer normal weiter. Diesmal geht es auch zunächst normal weiter, aber es beginnt jetzt quasi die letzte Staffel von Domian. Am 16.12. in diesem Jahr ist Schluss mit dieser Sendung. Das bewegt mich schon sehr. Und deshalb freue ich mich sehr auf die jetzt kommenden Monate mit euch. Und ich wünsche uns allen interessante Sendungen, spannende Sendungen, schöne Sendungen, gute Sendungen. Wie auch immer. Schön, dass ihr da seid und ich würde mich freuen, wenn ihr uns noch begleitet bis zum 16.12. Und diese Woche, die ganze Woche, so auch heute Nacht, gibt es eine Freithemensendung, Freithemennächte. Ihr könnt ganz einfach anrufen, wie ihr das gewohnt seid, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und ich bin sehr gespannt jetzt auf den ersten Anrufer, 25 Jahre ist er alt und er heißt Marco. Hallo Marco. Ja, moin. Marco, schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch, mal der Erste zu sein, ja. Ja, genau. Weswegen rufst du an? Ich rufe an wegen meiner Freundin. Was ist da los? Ja, das kann ich erklären. Also sie war jetzt am Wochenende zu Besuch da. Sie wohnt in Hannover, ich wohne in Koblenz. Wo, in? In Hannover. Und sie wohnt in Hannover, ich wohne in Koblenz. In Koblenz, ja. Okay. Ja, genau. Und es ging jetzt darum, es war eigentlich schon ein ganz normaler Tag am Samstag, bis ich dann mal ihr Handy in der Hand hatte, so ganz still und heimlich. Ja, sie war außer Reichweite und da habe ich dann mal reingeguckt und habe dann gesehen, dass sie mit ihrem Ex noch am Schreiben ist, von wegen ich lieb dich. Ja. Mhm. Es gab davor schon mal hier und da ein bisschen Zafferei und dann war auch mal ein kurzes Beziehungsaus, aber dass sie dann direkt sich ihren Ex wieder schnappt und schreibt, ich liebe dich und will mir dann glaubhaft machen, das wäre nur rein freundschaftlich in Form von hab dich lieb und dann noch mit einem anderen Typen da aus Badu, aus dem Chatportal am Schreiben ist. Also ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich habe es jetzt zwar jetzt erstmal verziehen, aber... Ja. So wirklich kann also, ich davon nicht loslassen. Verstehe, kann ich gut verstehen. Aber zunächst müssen wir mal festhalten, dass du auch etwas was Unanständiges gemacht hast. Du hast nämlich in ihrer Intimsphäre herumgewühlt, nämlich in ihrem Handy. Das macht man ja auch nicht. Ja gut, also ich habe ihr, sie hat zu mir gesagt, ich könnte jetzt zu jeder Zeit da reingucken, sie hätte da nichts dagegen und das hat sie. Auch. Ah, okay. Wie lange seid ihr beiden denn schon zusammen? Ja, jetzt knapp über einen Monat, ja. Achso, das ist ja noch sehr, sehr frisch. Richtig. Wie lange war sie mit ihrem Ex zusammen? Ich glaube, über 2 bis 3 Jahre. Und du hast ja nicht nur gelesen, ich lieb dich, sondern was haben die sich denn sonst so geschrieben? Ja, also er hat dann halt ganz normal so, ich weiß nicht, also er war nicht sonderlich gesprächig, sondern er sie. Mhm. Sie hat ihn dann gefragt, ob er sie dann einkaufen fahren könnte und da sie ihr Auto verkaufen wollte und da hat er wohl gemeint, ja, und dann hat sie darauf geantwortet, ja, ich lieb dich. Okay, also es waren eher so belanglose Sachen, die sie sich geschrieben haben. Erstmal, das, was ich sehen konnte, weil ich wollte nicht allzu lange da drin rumstöbern. Okay, mit diesem ich lieb dich ist ja immer so eine Sache. Steht da jetzt hinter ich liebe dich, also in dem Sinne, dass man eine große Liebeserklärung jemandem sagt, oder hat das so ein so eine Wertigkeit wie ich hab dich lieb, wie man das so sagt, oder wo würdest du es denn einordnen? Ja, also ich so gemischt, ja, weil zu mir sagt sie, sie empfindet nichts mehr für ihn und er hat sie auch in Schulden reingeritten und ist ihr fremdgegangen, ja. Mhm. Muss ich mal dazu sagen, er ist ihr fremdgegangen und hat sich direkt bei seiner neuen Freundin eingenistet. So, 2 Jahre haben wir noch nach wie vor die gemeinsame Wohnung, weil halt nur alle beide zusammen kündigen können, nicht nur einer. Ja? Wer hat denn dann Schluss gemacht? Er hat Schluss gemacht, genau. Mhm. Und ist dann zu seiner Ex, also zu seiner neuen, sage ich mal, ja. Und zahlt doch für keine Miete mehr, nichts mehr, ja. Da, also sie steht quasi jetzt davor, die Wohnung zu verlieren, weil er sie da hängen lässt. Mhm. Und sie schreibt ihm nach wie vor dann, ja, ich lieb dich. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll dann. Aber da hast du sie doch nachgefragt, was das soll. Sie hat dann gesagt, nur freundschaftlich. Aber hat sie es denn nicht noch ein bisschen näher erklärt, warum sie, schreibt sie freundschaftlich, ich liebe dich? Nee, eigentlich nicht. Nee. Mhm. Näher erklärt hat sie es nicht. Ne? Da hat er nur gemeint, ja, es wäre halt freundschaftlich, weil ich ihr auch geraten habe, sage ich ja, wenn er dich doch so da kalt liegen lässt, warum diskutierst du da mit ihm noch rum über Sachen, und warum trägst du ihm die Sachen hinterher, ja? Genau. So, sag ich, dann dreh den Spieß doch ganz einfach rum und lass ihn auch da hängen. Ja? Mhm. Ja, und dann hat sie halt nur sich darauf bezogen und hat gemeint, ja, du hast doch gesagt, ich soll den Spieß rumdrehen. Du hast gerade noch was anderes angesprochen, dass hier in irgendeinem Chat ist. Genau, im Badu. Genau. Und da war sie dann, also es war kurzzeitig mal aus, aber es war noch nicht geklärt, ob es jetzt wirklich tatsächlich aus ist oder so. Wir hatten halt erstmal nur Funkstille, ja? Mhm. Und dann hat sie sich halt in einem Chatportal wieder angemeldet. Mhm. Übrigens da, wo ich sie auch kennengelernt hatte, ne? Mhm. Und hat dann mit irgendeinem Johannes geschrieben. Okay, das hat sie aber gemacht, als es bei euch ein bisschen kriselte, sagen wir so. Genau. Und sie hat ihm wohl auch Bilder geschickt und alles. Und er hat dann gemeint, ja, du siehst ja auch recht sexy aus und bla bla bla. Naja, okay, da wart ihr ein bisschen auseinander. Das wollen wir vielleicht richtig, jetzt nicht so ganz richtig, ernst aber ein Tag bevor sie dann zu mir kam, hat sie ihm dann noch geschrieben, ich freue mich wieder mit dir zu schreiben, und hat ihm dann noch so Küsschen rübergeschickt, ja? So virtuelle. Marco, ich wäre an deiner Stelle auch etwas irritiert, also besonders wegen des Ex-Freundes. Ich würde mich auch fragen, was soll das? Warum machst du das? Jetzt hat sie versucht, es dir zu erklären. So richtig überzeugt bist du nicht. Ich bin auch nicht so richtig überzeugt, würde gerne ihre Meinung hören, aber das geht ja jetzt nicht. Ihr seid so frisch zusammen. Einen Monat. Ja, ich glaube schon, das dritte oder vierte Topf dann. Mach ihr das doch nochmal klar, dass das für dich schon schwierig ist zu verstehen. Und dass es für dich eigentlich schöner wäre, wenn sie davon mehr Abstand nehmen würde. Ich habe ihr das auch so gesagt, wie du das jetzt sagtest. So. Dann hat sie halt gemeint, es würde ihr leid tun und sie wird es auch nicht mehr tun. Okay, das ist doch eine Ansage. Und was ich jetzt weiter sagen will, ist, gib der ganzen Sache und sprich euch jetzt so erstmal eine Chance. Lass mal noch ein paar Wochen ins Land gehen. Ja. Ich würde jetzt nicht so sehr mehr auf diesen euren Kamellen rumreiten. Vielleicht hat es wirklich nicht so gemeint, vielleicht ist ihr das wirklich egal und eine Trennung ist immer kompliziert und da schwappt immer noch irgendwie ein bisschen was nach. Dem ist halt auch, es liegen 400 Kilometer zwischen uns. Ja, das ist halt auch nochmal so ein Ding. Na gut, aber zu Liebe gehört auch Vertrauen. Also insofern. Ja. Sie hat gesagt, es tut ihr leid. Ja, ich weiß halt nicht, ob es jetzt ernst gemeint ist oder nicht. Okay, ja. Nehmen wir nochmal das Beste an und hoffen das. Ja. Lass es auf dich zukommen, Marco. Wühl nicht mehr in den Wunden, die jetzt da ein bisschen entstanden sind, sondern guck nach vorne. Mhm. Vielleicht renkt sich die ganze Sache ein und in ein paar Monaten schmunzelst du drüber. Ja. Ja? Ja, mal gucken. Ja, vielleicht. Vielleicht hast du recht. Ja, vielleicht auch nicht. Aber ich meine, das ist ja... Gib dir und gib euch einfach mal eine Chance. Das meine ich damit. Ja. Ja. Alles klar. Lieber Marco, toi, toi, toi. Alles Gute. Ja, darf ich noch jemanden grüßen? Nee, keine Grußsendung, bitte nicht. Lieber Marco, alles Gute. Ja, alles klar, danke, tschüss. Dir auch. Ciao, ne? Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, seid ihr zufällig durch die Programme gewandert und gezappt? Wir sind wieder da, wir sind live da, hier im Radio bei uns live und im WDR Fernsehen. Jede Nacht jetzt wieder zwischen 1 Uhr und 2 Uhr bis zum 16. Dezember, heute freie Themennacht, die ganze Woche freie Themennacht, und ich bin gespannt auf eure Anrufe 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ricardo, 38, guten Morgen Ricardo. Ja, hallo Jugend. Ricardo. Das ist ja toll, ja. Auch zum letzten Gefecht. Also, mein Thema wird es vom Hocker hauen. Na, da bin ich gespannt. Weil du immer so skeptisch bist mit diesem Ding, wir sind definitiv nicht allein. Wer, wo, wie, was? Also wir im All, wir sind nicht allein. Ach so. Immer mehr Insider packen jetzt aus und die Beweismenge ist erdrückend. Und da wollte ich ein Beispiel anschneiden, was in der Presse jetzt groß aufgebauscht worden ist, vor allem im Internet. Also du meinst, dass es Außerirdische gibt? Und ja, das ist jetzt so klar. Du musst wirklich dumm sein. Und zwar, das Thema, was ich ansprechen wollte, ist Neil Armstrong. Erster Mensch auf dem Mond, Apollo-Mission. Genau, ja. Das war die Apollo-11-Mission. Ja. Und der Neil Armstrong ist ja im August 2012 verstorben und hat einen Hammerbrief hinterlassen. Und er hat geschrieben, wir sind nicht allein, wir wurden damals auf dieser Mission von einer unbekannten Macht vertrieben. Schöner geht's ja gar nicht mehr. Das hat er doch irgendwann schon mal gesagt, ne? Auch genau, du hast es von gehört, wunderbar. Ja. Und dann gab es im Jahr 2009 noch ein Interview, also 3 Jahre vor dem Tod. Und da hat ihn der Reporter gefragt, Herr Armstrong, was war denn da los? Ja, ich darf in Details nicht gehen, aber wir haben eine unbekannte Macht angetroffen. Auf dem Weg zum Mond? Direkt auf dem Mond. Und da gibt es wunderschöne 2 Minuten Funkverkehr, die hat die NASA komischerweise nicht veröffentlicht, aber australische Hobbyfunker haben den abgefangen. Und da sagt der Herr Armstrong, könnt ihr mir bitte mal erklären, Houston, was sind das für komische 2 große Dinger? Was ist das? Und dann sagt Houston, bitte Kanal wechseln. Und dann war der Funkverkehr tot. Wo sollen sich denn angeblich diese Gegenstände oder Bauten befunden haben auf dem Mond? Direkt auf dem Mond. Direkt. Aber also vermutlich dann auf der Schattenseite. Das ist das Thema. Und da tauchen immer mehr Bilder im Internet auf mit Fotos von definitiv künstlichen Gebäuden. Also da steht irgendwas. Das ist ja schon irre. Wir starren seit Millionen Jahren den Mond an, aber wir können nicht auf die andere Seite gucken. Ja, da frage ich mich wirklich, was hat die NASA zu verbergen? Der Mond ist der nächste Himmelskörper. Warum schickt ihr nicht jeden Monat was hoch und zeigt unsere Bilder? Was ist denn da los? Wir haben doch mittlerweile hochauflösende HD-Kameras. Warum zeigt ihr uns das nicht? Aber ja, da bin ich jetzt nicht informiert. Gibt es nicht mittlerweile Fotos von der anderen Seite des Mondes? Hat Hubble das nicht gemacht oder weiß ich wer? Wunderschöne Aufnahmen und ich kann jedem Zuhörer nur empfehlen, die Doku auf YouTube zu sehen. Aliens auf dem Mond 2015, da sieht man diese Bilder und da kommen auch Leute zu Wort, die da 30 Jahre Bildanalystik machen. Und das sind definitiv kilometerhohe Gebäude und Türme, das steht irgendwas, das ist Wahnsinn. Das wäre der absolute Hammer, wenn auf dem Mond fremde Lebewesen leben würden. Genau, so in unserer Nähe. Und da hat man den dann einfach gefragt, warum sagt denn unsere Regierung dazu nichts? Und die Antwort ist eigentlich so logisch, dass jeder nachvollziehen kann. Warum sollten unsere Regierungsvertreter vor die Presse treten? Da ist noch jemand. Wir würden doch alle wie wilde Ameisen umherlaufen und auf die Regierungsvertreter gar nicht mehr hören. Nein, es würde eine Massenpanik ausbrechen. Genau, und die wurde auch bestätigt im Cometa-Report. Der wurde 1999 rausgegeben von den französischen Militärs. Und die haben definitiv gesagt, wenn das bekannt würde, es würde wirklich eine Panik auf der Erde ausbrechen. Also ich bin das habe ich ja auch schon gesagt, du hast recht, ich bin sehr skeptisch, was solche Dinge anbelangt, aber ich gehe auch davon aus, dass wir nun wirklich nicht alleine im Weltall sind. Was für eine vermessene Vorstellung, dass wir Würstchen hier auf der Erde die einzigen sein sollten. Ich bin definitiv davon überzeugt, dass die NASA, vor allem der militärische Bereich, uns nicht alle Bilder zeigt und sagt, was sie wissen. Das sagen die nicht. Definitiv. Also wiederum die Vorstellung, dass jetzt aktuell immer noch irgendwas auf dem Mond sein soll, was wir nicht oder was die Menschheit noch nicht entdeckt hat und was noch nicht durchgesickert ist, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Echt? Das wäre irgendwie schon mit den heutigen technischen Mitteln wäre das rausgekommen und ist ja, die Bilder sind ja da, kannst du die angucken im Internet. Ja gut, aber die sind so und so zu interpretieren. Aber weißt du, was ich wiederum merkwürdig finde? Ja. Dass so viele Jahre es keine bemannten Flug mehr zum Mond gab. Das wundert mich. Genau, seit Apollo 19 ist das Thema komplett totgeschwiegen. Ja. Wir haben die Technik, die finanziellen Mittel werden auch da. Und da sagt der Herr Armstrong und andere Ex-Astronauten, wir dürfen nicht mehr zurückkehren wegen dem Vorfall. Das ist der Hammer. So, jetzt nehmen wir mal an, das würde alles stimmen. Und okay. Herr Armstrong hat wirklich, wie war das? Hat Armstrong nur etwas auf dem Mond gesehen oder auch schon auf dem Flug zum Mond? Also die haben gesagt, sie wurden beim Anflug auf den Mond von 2 großen Objekten begleitet. Und als sie dann auf dem Mond waren, da kam definitiv dieser Vorfall, so ungefähr, ihr seid nicht erwünscht hier, dreht mal ab, tschüss. Was hat denn der andere Astronaut, wie hieß er noch? Der mit dabei war. Ja. Hat der nichts dazu gesagt? Von denen habe ich jetzt keine Statements gesehen. Aber es gibt auch andere Ex-Astronauten wie Ed Mitchell, sechster Mann auf dem Mond. Der konnte auch bestätigen, dass die NASA Informationen zurückhält. Aber und ich meine, das sind ja keine Hobby-Astronauten, das sind ja Leute, die waren ja wirklich oben. Nochmal zu Armstrong zu kommen. Ein hochseriöser Mann, weltgeachtete Persönlichkeit, als erster Mensch auf dem Mond. Ja. Warum hat er nicht dann zumindest am Ende seines Lebens richtig ausgepackt? Hat er ja. Im August 2012 auf seinem Sterbebett. Also der Brief ist vorhanden, man kann ihn im Internet ansehen. Warum soll er auf dem Sterbebett lügen? Er hat ja klipp und klar gesagt. Er hat alles gesagt. August 2012, also das war keine Floskel. Warum soll der Mann auf dem Sterbebett einen Brief schreiben, der gelogen ist? Das ergibt keinen Sinn. Ne? Und ich meine, das Schöne ist ja, die NASA nimmt das keine Stellung. Also was immer mehr. Es ist natürlich hochspannend, sich über sowas zu unterhalten, weil es immer so ein bisschen Thrill hat und wie ein Film ist. Sollte es sich irgendwann erweisen, dass die andere Stelle des Mondes vollkommen kahl und kalt ist, wäre das natürlich für viele Leute dann eine Enttäuschung. Aber wenn die Story sich bewahrheitet, dann wären unsere ganzen Streitigkeiten auf der Erde von heute auf morgen beendet. Das glaube ich schon. Weil dann wäre das im Mittelpunkt. Und dann ISIS und Terror. Weil dann wäre sich die Menschheit bewusst, wir sind eine Erde. Ja, aber man weiß ja gar nicht, welche Konsequenzen das hätte. Wir tappen ja komplett im Dunkeln. Wenn es eine andere Intelligenz gibt, wie tickt die? Was will die? Was will die von uns? Ich glaube gar nichts. Also die Theorie ist ja die, warum sollten wir Menschen in den Dschungel gehen und uns mit Affen unterhalten? Ja. Wenn die höher entwickelt sind. Also. Ja, aber das sind alles Annahmen. Wir wissen gar nichts. Okay. Also, wir wissen ja gar nicht mal, wenn es ein außerirdisches Leben oder eine Intelligenz gäbe, könnte diese Intelligenz ja auch mikrobisch sein. Sie müssen ja gar nicht Körper haben, in welcher Form auch immer. Ja, genau, eigentlich schon, aber. Auf alle Fälle fliegt da draußen was rum, was nicht erklärbar ist und mit unseren physikalischen Mitteln unbegreiflich ist. Allerdings zur Zeit der Raum der Mondmissionen war das technisch ja noch wirklich Urzeit letztendlich. Auf jeden Fall, 60er Jahre, klar. Ja. Mittlerweile gibt es Tausende, Hunderttausende von Beobachtungsstationen auf der Welt, von Hobbyastronomen und von Wissenschaftlern. Es gibt Kameras und hochfrequenzsensible Geräte. Man müsste doch irgendetwas bemerkt haben jetzt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber die Fotos sind da und die Aussagen der Leute, die dabei waren, warum das nicht groß in die Presse kommt, ich verstehe es auch nicht. Ganz andere und grundsätzliche Frage. Warum bist du so begeistert von diesem Thema? Ja, weil das natürlich für uns weil dann unsere ganze Existenz in Frage gestellt ist. Ne? Es heißt ja immer, die Menschheit, die Krone der Schöpfung. Und was ist, wenn da jetzt noch jemand anderes ist, der, wenn es noch 100 Jahre weiter ist, das ist ja für uns, wäre das wie Magie, wenn die 100 Jahre weiter wären. Okay, aber man könnte ja sagen, man könnte auf dem Standpunkt stehen, okay, man kann das nicht beweisen, vielleicht gibt es das, aber dann legt man das Thema auch zur Seite und lebt sein Leben hier. Welche Relevanz hat das für dein Leben, dass du diese Spekulationen anstrebst und machst? Er hat diese Spannung dahinter. Was steckt hinter dem Phänomen? Wenn ja, welche Technik haben die? Und also so ein bisschen Sensationsgier auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Und das Technikniveau, was ist das? Wer ist das? Weil die Radarberichte, es gibt ja Radaraufzeichnungen und die ganzen UFO-Phänomene und diese ganzen Berichte, die da waren. Was steckt dahinter? Das ist das. Ich weiß, es gibt Unmengen von Berichten und ich will mal sagen, soweit ich das beurteilen kann, sind 95% dieser Berichte irgendwie erklärbar. Aber es geht um die 5%. Ja, das stimmt schon. Es gibt völlig richtig. Es gibt eine kleine Anzahl von Phänomenen, die man nicht erklären kann. Okay. Vielleicht werden wir es auch nicht mehr erleben. Das wünsche ich mir. Also die haben gesagt, offiziell, spätestens bis zum Jahr 2020 kann die NASA sagen, ob wir allein sind. Also die haben dann so einen Bereich, den die abscannen. Und die können uns dann sagen, ob wir noch allein sind im Sonnensystem. Ach, das wissen die auch nicht bis dahin. Die können doch nicht ganz tief ins All alles erkunden, was ist. Also das ist öffentlich von der. Bis 2020 wollen die sagen, ob wir allein sind oder nicht. Merkwürdig wäre ja, warum kämen diese Außerirdischen jetzt eventuell auf uns zu und treten in Erscheinung? Warum nicht? Eigentlich nicht. Also die ganze Geschichte ging seit über 50 Jahren. Aber mittlerweile so in den letzten 10, 20 Jahren treten immer mehr Ex-Militärs, Ex-Astronauten an die Öffentlichkeit. Und das sind die wichtigen Leute, finde ich. Glaubst du denn, dass es Kontakt zwischen Außerirdischen und der Erde schon, sagen wir, vor 3000 Jahren gab? Ich dachte, sie wäre mit der Präastronautik. Ob da jemand da war, Erich von Däniken und so, Thesen. Naja, ich gehe lieber von der heutigen These aus. Da geht's, wie vor 3000 Jahren kann man nicht sagen, die sind immer, da geht es ja wirklich Radaraufzeichnungen, dass da was rumgeflogen ist. Und ich fände nur gegen unsere physikalischen Fähigkeiten, das ist Hammer. Ja. Also sollte es irgendwann bewiesen werden, bin ich sehr gespannt, wie zum Beispiel die Kirchen und die Theologen darauf reagieren. Vatikan, sehr offen. Die haben schon gesagt, die befassen sich auch damit. Die haben ja einen eigenen Astronomen im Vatikan und die sind sehr offen da. Also, ah ja, ich meine, du bist ja schon bewandert in jeglicher Hinsicht. Aber Jürgen, wir können es ja so machen. Sollte sich dieses Jahr noch herausstellen, dass wir nicht allein sind, machst du weiter, okay? Na, dann nehme ich mit denen Kontakt auf und mache eine größere Nummer. Dann sende ich vom Mond. Genau, oder so. Die sollen sich dann direkt bei dir melden. So. Das ist eine Idee. Genau. Ja, genau. Ricardo, danke für deinen Anruf und das nette Thema. Alles Gute. Ich auch. Ciao. Tschüss, ciao. 0800 220 5050 oder mailt uns zu domian@wdr.de. Das ist schon spannend, ne, sich damit zu beschäftigen, wo man immer spekuliert und dann hört man dieses und jenes und dann weiß man gar nicht, ob sich vielleicht Herr Armstrong auch ein bisschen wichtig machen wollte, kann ja auch sein. Oder dass er nicht mal ganz klar war am Ende seines Lebens. Ich weiß das nicht, aber das muss man ja alles berücksichtigen. Aber es kann natürlich sein, dass es irgendwelche Phänomene gibt, die wir nicht erklären können, die aber vielleicht auch nicht auf Außerirdische hindeuten, sondern auf irgendetwas ganz anderes, was wir überhaupt nicht benennen können. Wer weiß es? Hier ist Thomas. Thomas ist 40. Guten Morgen. Hallo Domian, grüß dich. Thomas, schön, dass du da bist. Um was geht's? Dankeschön. Mein Thema ist viel irdischer. Es geht um meine Ehe, bei der ich sehr unsicher, sehr, sehr gespalten bin. Mhm. Wie lange bist du verheiratet schon? Seit einem Jahr. Oh, ja. Ganz jung. Habt ihr Kinder? Wir haben dann geheiratet, weil sie schwanger geworden ist. Mhm. Das Kind ist jetzt da seit 6 Monaten. Wie lange habt ihr euch denn vorher gekannt? Das waren so circa, 5 Jahre. Es sind jetzt 5 Jahre. Also ihr kennt euch richtig gut schon? Ja, also meine Frau ist Chinesin. Mhm. Ich habe ein Jahr in China gearbeitet vor 5 Jahren, da haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und wir haben einen ziemlich großen Altersunterschied. Wie alt ist sie? Also sie ist 16 Jahre jünger, sie war damals 18, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Ah ja, gut, 16 Jahre ist ja noch nicht so. Aber ihr lebt in Deutschland? Ich bin jetzt heute zurückgekommen aus USA. Mhm. Sie ist vor 2 Jahren nach USA gegangen zum Studieren. Mhm. Ich bin dann letztes Jahr rübergezogen, als ich schwanger wurde. Ach so, das heißt eigentlich, euer Lebensmittelpunkt sind die USA? Also war es jetzt halt das vergangene Jahr vorher, war es im Prinzip dann eine Fernbeziehung. Nach dem Jahr China bin ich zurück nach Deutschland. Mhm. Ich habe dann hier lange keine neue Arbeit gefunden. Dann ist meine Mutter gestorben und da war ich halt sehr traurig und sehr deprimiert und da hat sie mir halt sehr geholfen in der Zeit. Mhm. Was machst du beruflich? Ich habe, bevor ich jetzt nach USA bin, habe ich bei einem großen Softwareanbieter so einen Bürojob gemacht. Okay. Also Betriebswirt bin ich gelernter. So, was ist jetzt mit der Ehe? Mein Bauchgefühl war von Anfang, also für mich hat es eigentlich angefangen in der Sexaffäre. Ich war das Jahr in China und habe halt dann gedacht, nach dem Jahr gehe ich wieder zurück und das hat keine Zukunft. Mhm. Und weil sie mir dann danach so geholfen hat, habe ich halt schon gemerkt, ja, sie ist schon für mich da und sie ist schon eine treue Freundin. Mhm. Aber das Bauchgefühl war halt immer irgendwie, eigentlich liebe ich sie nicht wirklich und es ist mehr so die Angst vorm Alleinsein, oder? Ich muss noch mal kurz ein bisschen zurückgehen. Das hat angefangen, ich habe das nicht richtig verstanden, geil. Das hat angefangen als Sexaffäre. Also ich habe an der Uni dort unterrichtet, ja. Deutsch unterrichtet für ein Jahr und sie war halt Studentin an der Uni. Ja, aber du hast doch gesagt, dass ihr euch 5 Jahre schon kennt. Das war vor 5 Jahren, da haben wir uns in China kennengelernt. Ah ja, okay, gut. Mhm. Und wir haben halt ein Jahr quasi da so eine Art Sexaffäre gehabt, so aus meiner Sicht. Mhm. Wir haben uns halt einmal die Woche oder alle 14 Tage getroffen. Und die hat sich halt extrem in mich verliebt in der Zeit. Und das habe ich schon damals schon gemerkt. Okay, aber dann kamen ja noch viele, viele andere Jahre. Wie hat sich dein Gefühl denn im Laufe dieser Jahre dann verändert? Also das Gefühl direkt danach war halt dann, ich habe in Deutschland keine Arbeit gefunden, war halt sehr deprimiert. Dann ist meine Mutter gestorben und da hat sie mich halt, also übers Internet halt, über, wir haben halt geskypt jeden Tag. Das hat mich halt schon, hat mir schon sehr geholfen, weil ich halt da schon sehr einsam war auch und sehr traurig in der Zeit. Und wir haben halt dann noch einige Urlaube miteinander verbracht. Ich bin dann noch einmal nach China zum, in den Urlaub und dann nach Amerika noch ein, zwei Mal. Und dann ist sie nach Amerika gezogen. Habt ihr in Amerika geheiratet? Genau. Also es war immer schon mein Traum, mal in Amerika zu leben. Und als das dann zusammenkam, dass sie nach Amerika gegangen ist, dann habe ich gesagt, okay, jetzt das ist jetzt so eine Chance quasi, die möchte ich jetzt nutzen. Und man hofft ja dann, dass es gut geht und dass das Bauchgefühl irgendwie vielleicht doch, ja. Aber ich höre gut, daraus, ja, wie du es erzählst, dass du dir unsicher bist mit deinen Gefühlen. Ja, also das, ich hatte eigentlich von Anfang an so ein ungutes Bauchgefühl irgendwie. Also das war immer, der Sex war gut und sie war ja auch sehr treu und sehr unterstützend. Und sie hat dich so immer, sie war immer eigentlich mehr in dich verliebt als du in sie. Ja, sie ist total in mich verliebt. Also das habe ich vorher auch noch nie erlebt. Bis heute. Ja, total. Ja. Sie liebt dich wirklich. Also seit das Baby da ist, bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, ob sie mich noch mehr liebt als das Baby. Naja gut, das ist ja, ja. Wenn ein frisches Kind auf die Welt, wenn ein Kind gerade frisch auf die Welt gekommen ist, dann ist das ja auch okay, wenn die Gefühle sich da ein bisschen verändern. Ja. Was empfindest du denn für sie? Ja, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall hat Dankbarkeit noch, was sie für mich gemacht hat. Okay, das ehrt dich, aber das ist nicht die Grundlage für eine Beziehung. Gar für eine Ehe. Ja. Thomas, das dauert aber lange. Das dauert aber lange, bis du mir. Du sagst Dankbarkeit und dann kommt eine ganze Weile nichts. Und halt, ein Grund ist halt auch, weil ich halt, ja, also, wenn ich mich trenne, dann denke ich halt, weil ich auch ein ganz schönes Loch. Also, ich habe halt sonst eigentlich nicht viele Leute, auf die ich mich verlassen kann. Das Kind ist jetzt, ja, das ist so klein, das ist bei ihr in Amerika. Nee, das Kind ist mit mir zurückgekommen. Das ist mit dir zurückgekommen? Das ist jetzt bei mir hier. Der kleine Wurm ist jetzt bei dir. Der ist bei mir, weil sie hat in Amerika also auch momentan noch keine Zukunft. Sie muss jetzt wahrscheinlich nach China zurück erstmal und sie würde halt dann gerne nach Deutschland kommen. Boah, das ist ja krass. Das Kind ist 6 Wochen alt, hast du? 6 Monate. 6 Monate, okay. Ja. Okay, 6 Monate. Mhm. Das muss für sie doch ganz schlimm gewesen sein, als ihr beide dann weggeflogen seid aus Amerika. Ja, also es war auch vorher ein langer Kampf, der auch wirklich teilweise übel ausgefochten wurde. Sie, also keiner wollte halt das Kind hergeben quasi, aber sie hatte halt keine Möglichkeit, das Kind irgendwo, also an irgendeinen Ort zu bringen, wo sie Unterstützung hat, wo sie halt nicht alleine ist. Warum kommt sie nicht nach Deutschland? Also sie will kommen. Sie hat jetzt noch ein Vorstellungsgespräch in Amerika. Da hofft sie ja noch, dass sie da noch irgendwie nochmal einen Fuß in die Tür kriegt. Und wenn das jetzt nicht klappt, jetzt also das ist diese Woche jetzt, dann fliegt sie nach China zurück. Und dann muss sie halt da ein bisschen Visumsangelegenheiten klären und dann würde sie halt gerne hierher kommen. Ach so. Und das ist meine Frage jetzt, also im Prinzip ist die Frage, stellt sich nicht wirklich, weil ich kann ihr das ja nicht verweigern, dass sie hier jetzt ihrem Kind kommt. Also das will ich auch nicht. Ich will sie ja nicht von ihrem Kind das trennen quasi, ja. Gab es eine Option, dass du eventuell wieder nach Amerika gehst und da für euch sorgst? Also ich war jetzt gerade ein Jahr drüben und es ist halt schwierig, einen Job zu finden. Also okay, also dein Plan ist, in Deutschland zu bleiben demnächst. Ja, also, ja, schon. Was empfindest du für das Kind, für dein Kind? Ja, das liebe ich über alles. Also. Aber über alles liebst du eben nicht deine Frau. Richtig. Und letztendlich kann man sagen, dass du sie nicht liebst. Ich glaube, so muss man das sagen, ja. Warum hast du dich dann überhaupt darauf eingelassen, dass sie schwanger wird? Das war nicht geplant. Also das war das einzige Mal, dass ich halt nicht aufgepasst habe. Das war ein ganz besonderer Tag, der war emotional extrem aufgeladen. Und dann habe ich mir an dem Abend gedacht, okay, jetzt scheiß drauf, so nach dem Motto, wenn Gott will, dass ich Vater werde, dann passiert das halt jetzt. Damit ist natürlich auch eine Verantwortung verbunden. Richtig, ja. Die habe ich ja bis heute auch absolut wahrgenommen. Also. Ja, also ich finde, die Verantwortung müsste jetzt auch sein, dass du alles in die Wege leitest, dass deine Frau nach Deutschland kommen kann. Mhm. Finde ich schon. Ja. Dass sie vielleicht hier, dass du ihr hier auch mit der Jobsuche hilfst, wenn sie das möchte, nach Deutschland zu kommen. Mhm. Ja, das will sie. Also sie will nichts lieber als das. Sie will nicht lieber in China leben. Ja, okay. Nicht in China leben, weil es halt immer noch ein viele Probleme da gibt. Ja. Für mich ist halt irgendwo die Frage, wie lange bin ich in der Verantwortung? Wie lange muss ich hier dann helfen, dass sie hier klarkommen? Weil ich meine, ihr kann kein Deutsch. Dass sie dann Deutsch kann und einen Job findet, das dauert ja alles relativ lange wahrscheinlich. Aber, ja, das wollte ich gerade sagen. Du bist in der Verantwortung, aber du bist auch in der Verantwortung, irgendwann endlich mal ehrlich zu sein. Ja, richtig, eben. Und dich dann eben auch als Ehepartner von ihr zu trennen, aber mit der Option, dass ihr euch beide um das Kind kümmert. Und dann wäre es natürlich toll, wenn sie hier ist und wenn sie hier eingefädelt lebt und auch einen Beruf hat und sich hoffentlich dann auch wohlfühlt. Okay. Ich finde schon, dass du ihr dabei helfen solltest. Wenn sie, du sagst, sie will nicht mehr nach China zurück, sie kann nicht in Amerika leben. Also es wäre Deutschland eine gute Option, vor allen Dingen auch für das Kind. Das Kind hätte dann von euch beiden was. Aber es hast also es gibt dann schon noch die Option, dass sie nochmal in Amerika irgendwie die Schwangerschaft war relativ schwierig, deswegen musste sie ihr Doktorstudium da abbrechen und sie hat dann halt nur ihren normalen Master da noch fertig gemacht. Mhm. Also es gibt schon noch die Möglichkeit, dass sie sich nochmal neu bewirbt, halt jetzt, wo sie halt wieder körperlich wiederhergestellt ist. Gut, dann ist das eine ganz große Entscheidung. Was ist mit dem Kind? Wie lebt das? Wo lebt das Kind? Bei der Mutter? Beim Vater? Und wenn einer in Amerika lebt und der andere in Deutschland, ist das natürlich hochkompliziert. Und das gewährleistet keinen guten Kontakt, keinen kontinuierlichen Kontakt zu dem Kind. Ja, aber es wäre immer noch einfacher als China in Deutschland, auf jeden Fall. Ja, klar. Aber was ich wirklich finde, Thomas, du bist ein 40-jähriger erwachsener Kerl, dass du Ehrlichkeit in dein Leben einziehen lassen musst. Du hast dir ja jetzt 5 Jahre letztendlich so laufen lassen, die Geschichte. Ja. Vielleicht war es auch bequem für dich, weil sie ja dann auch sehr nett zu dir war in deinen ernsten Zeiten. Da hast du sie benutzt oder genutzt. Benutzt klingt so schlecht. Aber das ist nicht aufrichtig. Ich finde schon, dass du dass bald die Zeit gekommen ist, wo du das machen musst. Aber ich finde, du musst ja auch erstmal ein bisschen helfen. Mhm. Okay. Aber wie lange das dauert, bis du dann alles auf den Tisch legst, das kann man so theoretisch gar nicht sagen. Das ist eine Intuitionssache. Mhm. Meinst du denn, sie muss das doch irgendwie merken oder wittern, dass du sie nicht so liebst? Ja, sie weiß es auch. Also sie hat das im Prinzip auch von Anfang an gemerkt und sie hat gesagt, ihr ist es egal, sie will nur nicht verlassen werden von dir. Hast du es denn explizit ihr auch gesagt schon? Ja, also ich habe ja auch in der Zeit damals, als ich ihr dann so dankbar war, habe ich dann auch gesagt, dass ich sie liebe. Ja, weiß ich auch nicht, ob das so ganz zugetroffen hat, aber das war halt so ein, aus dem Gefühl der Dankbarkeit heraus. Aber das hat sich dann auch wieder geändert und ich habe ihr das dann auch gesagt, dass ich sie nicht liebe. Okay, dann kannst du mit offenen Karten spielen. Dann kannst du von Anfang an mit offenen Karten spielen, dass du ihr sagst, ich helfe dir, wenn du in Deutschland bist. Wir können in einer Stadt versuchen, in einer Stadt zu leben. Wir kümmern uns gemeinsam um das Kind, aber wir führen keine Ehe und keine Beziehung mehr. Mhm. Und wenn du dann erstmal eine Weile allein bist, das wirst du dann auch ertragen müssen und sollen. Mhm. Mehr kann ich nicht sagen, Thomas. Nee, das reicht. Viel Glück, alles Gute. Ja. Dankeschön. Tschüss, Thomas. Ciao. Tschüss. Ciao. 1.33 Uhr haben wir freie Themennacht heute, 0800 220 50. Hier ist Christian. Christian ist 35. Guten Morgen, Christian. Ja, schönen guten Morgen. Hallo, Christian. Und was geht's bei dir? Ich hatte das Thema AfD gewählt und zwar die allgemeine Stimmungslage so im Land und warum, also so die Vermutung, warum die Leute halt auch die AfD wählen und wo wohnst du? Ja. In welchem Bundesland? Nordrhein-Westfalen. Achso, also du kommst nicht aus Mecklenburg-Vorpommern? Nein. Nein. So, großer Erfolg gestern für die AfD. Richtig. Unfassbarer Erfolg, stärker als die CDU. Ja. Das hat alle umgehauen. Wenn es die Leute umgehauen hat, dann haben sie auch nicht die dann haben sie nicht die Situation im Land betrachtet. Dann haben sie nicht geguckt, was möchten die oder wie empfinden die Leute? Dann haben sie die Empfindungen der Leute nicht beachtet. Also du hast dann ein gewisses Verständnis dafür, dass die Leute AfD wählen? Ja, definitiv. Was hast du denn bisher gewählt? Ich bin selbst auch SPD-Parteimitglied. Du bist SPD-Parteimitglied? Ja, richtig. Ah ja. Und habe auch dementsprechend die SPD gewählt. Wie sich das gehört für ein Parteimitglied? Genau, nur bei der letzten Wahl, da geriet ich schon ins Schwanken, weil ich mich durch die SPD auch langsam nicht mehr so richtig vertreten fühle. Es ist halt dieser Einheitsbrei geworden, von dem man auch immer wieder spricht. Ob man jetzt die CDU wählt, die SPD, tut sich nichts. Wie lange bist du SPD-Mitglied? Seit 1997. Also schon seit meiner Jugend. Ja. Heute, von daher war ich auch von klein auf eigentlich der festen Überzeugung. Da steckt ja schon in der Regel, wenn man SPD-Mitglied ist, steckt da ja schon eine klare Werthaltung hinter. Ja, genau. Und die ist ja. Kann man sagen, Sozialdemokrat alter Schule, würde ich das so bezeichnen. Genau. Ich war heute etwas sehr irritiert. Ich weiß nicht, ob du Hart aber fair gesehen hast. Ja. Ja. Da saß ja nun auch ein Genosse von dir, ein ehemaliger Genosse. Ein Mann aus dem Ruhrgebiet. Ein sehr erfrischender Typ, aufrichtig, ehrlich, sagt seine Meinung frei heraus. So, der war auch lange in der SPD. Sitzt, glaube ich, in Essen im Stadtrat und ist Steiger gewesen vom Hof und in der Gewerkschaft aktiv. Also wirklich Sozialisierung. Merkt man ihm an. Ja, ja, absolut. Und er ist jetzt in die AfD eingetreten. Genau. Und das habe ich mir etwas schockiert angehört. Und letztendlich tickst du genauso, oder? Ja, ich kann seinen Frust nachvollziehen. Jetzt sag du doch von deiner Erfahrung aus mal, Christian. Was genau du an der AfD gut findest? Die Frage ist nicht, also die AfD, wenn es jetzt prinzipiell um die AfD geht, da natürlich darum, um die aktuelle Flüchtlingspolitik, dass sie sich gegen diese unkontrollierte Zuwanderung aussprechen, dass sie sich für geschlossene Grenzen einsetzen und ja, dass man die Kontrolle auch im Land behält. Ich meine, man kann helfen, man sollte helfen, da wo Hilfe benötigt wird, aber man sollte es mit Verstand tun. Und diesen Verstand lässt die aktuelle Regierung vermissen. Du glaubst also auch nicht, dass deine Parteifreunde in der SPD bis ganz nach oben, nehmen wir mal an, Herr Gabriel oder jemand anders von der SPD wäre Kanzler, dass die Person das besser machen würde? Nein, er hat es ja mitgetragen, auch wenn er das jetzt anders darstellen möchte, aber er hat es ja deutlich mitgetragen, er hat dahinter gestanden und eigentlich auch den gleichen Ton mit angeschlagen. Das ist ja schon eine recht harte Haltung, die du hast. Zerreißt das nicht dein SPD-Herz? Ja, doch, am Anfang war es schon sehr schwierig, sich da so ein bisschen umzuorientieren. Das wird wahrscheinlich bei mir auch nicht von Dauer bleiben. Für mich ist es jetzt auch nur ein Zeichen des Protests. Das ist die große Frage. Genau. Wählen die Menschen die AfD wirklich aus einer politischen Überzeugung, die in viele Themenbereiche hineingeht, oder ist es einfach ein Protest und bezogen letztendlich nur auf die Flüchtlingspolitik? Ich sehe es bezogen auf die Flüchtlingspolitik. Ich kann natürlich jetzt nicht für jeden AfD-Wähler sprechen, aber für das Groß sicherlich schon. Und das ist auch nicht nur ein politischer Protest, sondern auch ein gesellschaftlicher Protest, und auch ein medialer Protest, auch ein Protest gegen die Medien. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Wie empfindest du es denn, dass eben am Rand der AfD wirklich sehr unappetitliche Gruppierungen zu sehen sind? Also im Klartext, dass sich da schon sehr rechtsorientierte oder nationalistisch orientierte Kräfte auch sammeln. Und teilweise eben auch von den prominenten Vertretern eben auch, ja, die zeigen sich eben auch so. Ich sag nur mal Höcke. Ja, ich glaube, sollte die Bewegung innerhalb der Partei oder an Überhand gewinnen, dann zerschlägt sich die Partei meiner Meinung nach selber. Dann werden die Leute auch wieder den Verstand einschalten. Gäbe es eine bundesweite CSU, wäre diese Partei für dich attraktiv? Nein. Ich glaube, dass der Seehofer mehr oder weniger vorgeschickt wurde, um Wählerstimmen abzugreifen. ist ja so oft, wie er auch die versucht hat, die Frau Merkel unter Druck zu setzen, zu erpressen und Drohungen ausgesprochen haben, hat, wo dann nach, also am Ende nichts mehr gefolgt ist. Das Problem ist aber, und das sehen wir jetzt in Mecklenburg-Vorpommern auch, dass der AfD-Wähler wählt aus Protest, aber er schwächt die anderen Parteien, hat aber zur Folge, dass letztendlich die anderen Parteien am Ruder bleiben. Wie meinst du das jetzt? Naja, es gibt ja keine Regierungsbeteiligung. Die wird ja gar nicht angestrebt und die wird ja auch in absehbarer Zeit nicht möglich sein. Das heißt, wenn man AfD wählt, muss man davon ausgehen, dass diese Stimme, dass da nichts umgesetzt wird von dem, was man da wählt. Man setzt aber deutliche Zeichen. Man setzt Zeichen, dass man mit der aktuellen Situation unzufrieden ist. Und dann können sich die anderen Parteien darüber Gedanken machen, wie damit umzugehen ist, ob sie was ändern möchten, ob sie nicht wieder mehr auf bestimmte Gruppen eingehen möchten. Ah, ich verstehe, so viel so meinst du das. Und, ja. Ich komme nochmal zurück auf die nationale oder nationalistische Tendenz in der AfD. Protest wählen ist ja okay. Das kann man ja verstehen, wenn Menschen irgendwie die Schnauze voll haben von gewissen Sachen und machen mal eine Protestwahl. Aber muss man eine Protestwahl nicht auch mit Bedacht angehen? Wollen wir? Ich weiß ja gar nicht, ob das alles so richtig ist, ob man jetzt hier grundsätzlich von einer nationalistischen Partei sprechen kann, wie du es ja schon andeuten möchtest und was ja auch viele tun, die ganzen Wähler ja auch schon in die rechte Ecke stellen. Das ist ja auch ein Problem in dieser Gesellschaft, dass die Leute diffamiert werden. Mhm. Also wenn sie eine Meinung vertreten, die vielleicht sogar wohl argumentiert ist, gut argumentiert ist, wenn die begründen können, warum die Situation nicht haben möchten, wie sie aktuell ist, wenn sie sagen, pass auf, wir können helfen, wir sollten es aber mit Verstand angehen. Selbst dann werden sie noch in die rechte Ecke gestellt, weil es darf ja nicht sein, was nicht sein kann. Das wird immer so getan, als wenn sich das gegen die Menschen selbst richtet, gegen die Flüchtlinge. Nein, das richtet sich ja nicht unbedingt gegen die Menschen. Christian, also für mich persönlich ist es nicht gegen die Menschen. Ich habe keinen Hass auf Leute aus Syrien oder sonst was. Ich hab einen sehr heterogenen Freundeskreis. Da sind Türken, Polen, egal woher. Mhm. Ich gucke gar nicht, wo die Leute herkommen. Mhm. Entweder sind sie korrekt zu mir oder sie sind nicht korrekt zu mir. Fertig, danach bewerte ich. Und dann kann man auch Disput haben, kann man sich auch untereinander mal politisch in der Köpfe kriegen oder sonst was und dann gibt man sich die Hand und dann ist gut. Aber was hier stattfindet ist, man wird sofort abgestempelt, man wird in die rechte Ecke gestellt. Mhm. Das geht sogar schon so weit bei uns in Dortmund, dass Leute zu Bürgerversammlungen nicht zugelassen werden, weil sie vielleicht in der rechten Ecke stehen könnten. Mhm. Das ist übrigens einem ehemaligen Mitglied des Bundes passiert, von den Grünen, der nicht zugelassen wurde, der ausgeschlossen wurde, können Sie auch gerne nachlesen, weil vermutet wird, dass er rechtsradikal sein. Christian, läufst du bei mir offene Türen ein? Das finde ich auch, das ist wirklich so ein Reflex der sogenannten guten Menschen. Genau, und das ist das Problem, was hier abläuft in Deutschland. Gebe ich dir völlig recht. Gebe ich dir wirklich recht. Das geht mir auch sehr, sehr auf die Nerven. Noch ein paar konkrete Fragen. Deiner Auffassung nach, wer darf nach Deutschland kommen? Wer sollte reingelassen werden? Ja, für mich natürlich ganz klar die Kriegsflüchtlinge. Dann ist mir auch egal, ob sie jetzt schon woanders im Land waren oder sonst was, was im Moment hervorgehoben wurde. Definitiv Kriegsflüchtlinge. Aber wenn wir auch von Asyl sprechen, ein Asyl läuft ja auch irgendwann wieder ab. Dann kann man vielleicht im Einzelfall auch entscheiden, ob die Leute hier bleiben oder nicht. Du willst es letztendlich strenger haben und du willst es klarer geordnet haben. Soll es eine Obergrenze geben? Ja, definitiv. Und gegen Migration spricht auch nichts, aber auch da sollte es eine ganz klare Obergrenze geben, weil eine Gesellschaft muss ja auch immer wieder neu zusammenwachsen, wenn sie zusammennehmen will. Mhm. Und das passiert hier nicht. Findest du, dass wir hatten schon eine Parallelgesellschaft und jetzt hauen wir nochmal voll einen drauf. Wir haben noch bevor die Flüchtlingskrise angefangen hat, haben wir noch über Parallelgesellschaften diskutiert, wie wir das Problem in den Griff kriegen. Und nein, das hat sich ja auch schon angedeutet. Vor der Flüchtlingskrise. Vor der Flüchtlingskrise durfte man oftmals gar nicht sagen, dass es Parallelgesellschaften gibt. Das ist mir durchaus. Doch wurde es angesprochen, hin und wieder. Naja. Findest du, dass der Islam zu Deutschland gehört? Puh, die Frage, also ich finde die Frage ist ein bisschen doof gestellt. Also warum? Es gibt für mich Mitbürger, das sind für mich Mitbürger, die sind hier groß geworden, die sind voll integriert, da ist mir egal, was für einen Glauben die haben, das ist bei uns nie Thema. Und wenn das dann, was halt ich wo ausnehme, ist mir das auch vollkommen gleich. Es gibt Menschen, die Moslems sind und die zu unserem Land gehören, ja. Mhm. Aber müssen wir jetzt wirklich fragen, ob oder müssen wir wirklich wieder irgendeine Religion nach oben bringen? Also sprich, wir haben gerade erst Kirche und Staat getrennt. Ne? Es gibt Moslems, die zu unserem Land gehören und das ist gut so, das sagst du. Ja, das ist okay, klar. Okay, das ist so eine klare Haltung. Christian, vielen Dank für den Anruf. Also ich glaube, dass du Teil von Volkes Stimme bist, der kein Nazi ist, wirklich nicht. Das glaube ich ganz sicher nicht. Und dich jetzt so ähnlich geäußert hast wie der Kollege heute Abend bei Hart aber fair. Ich finde auch, dass die etablierten Parteien einfach mal die Ohren mehr aufmachen müssen. Das gilt auch vor allen Dingen auch für die Medien. Ja. Die ziemlich einseitig berichten und tendenziös. Also ich habe heute häufig das Gefühl, dass wir gar nicht mehr über Nachrichten sprechen, sondern nur noch über Kommentare. Siehst du, bei uns ist alles anders. Du hast jetzt 12 Minuten Sendezeit gehabt und konntest reden. Okay, dann haben wir jetzt auch auf. Danke für den Anruf und deine Meinung. Alles Gute, Christian. Ja, schönen Abend. Bis Tschüss, dann. Ciao. Hier ist Giovanna. Giovanna, ja. Stimmt, ne? Hallo? Giovanna. 29. Ich glaube, Giovanna hat aufgelegt. Oder schweigt. Aber ich glaube, sie hat aufgelegt. Ich höre nicht mal ein Rauschen. Doch, da war irgendwas. Nee. Dann machen wir weiter mit Stefanie. Und Stefanie ist 31. Guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen. Hier ist nicht Stefanie. Nicht hier Stefanie. Ist Alf vom Nein, hier ist Alf vom Planeten Melmark. Ich bin jetzt voll hängen geblieben bei dem jungen Mann, der von der Mondlandung und so gesprochen hat. Halt, stopp. Was bist du? Bist Alf vom Planeten? Melmark. Melmark. Wo ist das dann? Kennst du Alf nicht? Doch, aber ja. Ach so. Nee, kenne ich nicht. Kenne ich wirklich nicht. Ja, ich kenne es natürlich vom Erzählen, aber ich habe das nie richtig verfolgt. Ich verstehe. Ich dachte, ich bin jetzt mal lustig. Ich fand's total lustig. Egal. Aber du heißt schon Stefanie. Ja, genau. So, wir sind hängen geblieben bei Ricardo war das, glaube ich, vorhin, der über die Aliens gesprochen hat. Ja, genau. Nee, darüber möchte ich nicht sprechen. Ach aber so. Ich habe zugehört und ich fand es sehr amüsant. Also, ja. Ich fand's süß. Sehr gut. Also, ja. Aber bevor wir zu deinem Thema kommen, glaubst du, dass Außerirdische so nah an uns dran sind, quasi auf der anderen Seite des Mondes? Ja, manchmal schon. Manchmal? Aber ja, ich glaube schon, dass da irgendwie mehr ist da oben, dass wir nicht alleine sind, aber gut, dann denke ich wieder... Okay, das ist klar. Aber ich meine jetzt bezogen auf den Mond, auf die Rückseite des Mondes. Nein. Nein, das ist zu nah dran, ne? Das ist ja. In unserem Hausflur quasi. Ja, genau. Das könnten wir ja von unten sehen sogar. Nee, das kann man eben nicht von unten sehen, weil der Mond ja immer auf der einen Seite dunkel bleibt. Genau. Na gut. Liebe Stefanie, um was geht's bei dir? Also ich rufe an wegen auch ein Beziehungsthema. Und zwar ist meine Beziehung fast zu Ende. Und das liegt meiner Meinung nach hauptsächlich daran, dass mein Freund eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Und wir sind jetzt über 8 Jahre zusammen und seitdem halt unser Sohn geboren ist, der ist jetzt 8 Monate alt, geht das halt alles rapide bergab. Also ich vermute, das hängt damit zusammen, dass er halt nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommt, die vorher da war. Wie lange seid ihr zusammen? Über 8 Jahre. Und der Kleine ist 8 Monate? Genau. Und ja, also es passieren auch ganz komische Dinge. Also der hatte mich, zu Beginn unserer Beziehung hatte er mich mal betrogen. Und das habe ich ihm dann verziehen, weil das war halt eine kurze Geschichte. Und er hat mir halt erklärt und irgendwie klargemacht, dass das eine einmalige Sache war und dass es ihm sehr leid tut. Und dann bin ich halt bei ihm geblieben damals. Und es war wirklich nur einmal. Ja, ja. Und danach bist du sicher, ist nichts mehr passiert. Also ich weiß nicht, wie oft die miteinander geschlafen haben, also, aber es war eine kurze Sache auf jeden Fall, weil ich, ne, ich habe es dann halt mitbekommen, ich habe dann auch bei ihm gewohnt und ich habe mitbekommen, dass da nichts mehr ist. Also ich habe auch mit dieser Frau gesprochen, das war ein Riesendrama irgendwie. Naja, jedenfalls. Na gut, das liegt 8 Jahre zurück, fast. Genau, so, richtig. Und als der Kleine geboren wurde, hatte mein Freund halt noch andere Baustellen. Der hatte eine Promotion und hatte da so eine Verteidigung, darauf musste der sich vorbereiten und da hat er mir halt auch wenig geholfen mit dem Kind, aber ich dachte mir, ja gut, der hat zu tun, dann lass ihn mal und das ist ja auch für ihn eine schwierige Situation, beziehungsweise... Hat er sich denn auf das Kind gefreut? Ja, also es war auf jeden Fall ein Wunschkind und also ja, doch, er hat sich, doch, hat er, hat er. Okay, dann hast du ein bisschen dann, in Ruhe gelassen, weil er seinen Kram da vorbereiten musste. Der war auch, also hat sich auch sehr zurückgezogen, verstehe ich auch, ist ja auch eine große Geschichte und so. Aber nach der Dissertation oder nach dieser Verteidigung, die er mit Auszeichnung auch noch bestanden hat, also alles super gelaufen, war es immer noch alles scheiße. Und dann war der halt arbeitslos und das war dann auch wieder scheiße, aber er war halt zu Hause, aber hat mir nie geholfen. Und Er war wirklich den ganzen Tag zu Hause und er hat nichts gemacht in der Familie, in der Wohnung? Nee, sehr wenig. Also ich musste den immer anbetteln und es hat auch 4 Monate gedauert, bis er den Kleinen mal genommen hat, damit ich meine Stunde oder zwei pennen kann. Also es war sehr anstrengend. So. Das heißt, es lagerte wirklich oder alles auf dir? Ja, genau. Es lastete alles auf dir? Genau. Also das war halt auch für mich viel. Ne? Ich bin auch zum ersten Mal Mutter geworden und na klar. So mit Schlafen ist nicht viel, das, ja, das weiß ist man schon, ja. Das ist ja schon für junge Pärchen, die es wirklich gerecht verteilen, ist das ja schon eine anstrengende Sache. Genau. Aber hast du denn da nicht spontan schon gesagt, hey, hör mal, was ist denn das? Du hast nichts zu tun jetzt, du bist jetzt zu Hause. Ganz oft, der hat plötzlich angefangen, Acrylbilder zu malen und ist irgendwie mit Kopfhörern durch die Wohnung gelaufen und so. Also das war ganz schrecklich für mich. Und ich habe dann auch gesagt, pass auf, du kannst das alles machen. Ich verstehe, dass jeder so seinen Freiraum braucht und seine Zeit für sich, aber die hätte ich auch gerne, ne? Ja, nee, würde irgendwie nicht gehen. Und wie gesagt, ich habe 4 Monate gebraucht, bis er das dann gemacht hat, auch mit ganz viel Kampf, ne? Das ist ja dann auch ätzend. Also wenn da ja, ständig natürlich einer vor dir steht und sagt, hier, mach mal was, helf, bitte, ich brauche deine Hilfe und so. Und da kommt irgendwie nichts, das ist für mich nicht schön, aber viel. Ja. Und so, jetzt kommt heute? Das Beste. Ja? Ach so, ganz schlimm. Ich wollte noch eine Geschichte erzählen. Gerne, ja, ja, das wurde dann halt immer schlimmer. Der hat mich dann auch zu einer Freundin geschickt und hat gesagt, hier bleibt mal ein paar Tage da und so, ne, weil wir verstehen uns halt nicht und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich den Kleinen halt gestillt und sein Handy lag da auf dem Tisch und ich wollte einfach nur gucken, wie spät es ist und sehe, dass er von Opodo irgendwie eine Nachricht bekommen hat, vielen Dank für Ihre Buchung, für die Reise und so, ne? Und also mir hat er nichts von Ihrer Reise erzählt, da habe ich ihn gefragt, sag mal, in welchen Urlaub fliegst du denn, ne? Ja, und dann hat er gesagt, ja, das geht dich überhaupt nichts an, ich will mal halt ein paar Tage wegfliegen und so. Und dann habe ich gesagt, ja gut, da kannst du ja machen, aber ich bin deine Partnerin, du kannst mir schon sagen, wohin du fliegst, ne? Allerdings. Nee, das geht dich überhaupt nichts an. Und dann habe ich gesagt, mein Gott, wo fliegst du denn hin? Was kann denn so schlimm sein? Ne? Und dann habe ich noch auf Spaß gesagt, das Einzige, worüber ich mich aufregen würde, wäre, wenn du mit dieser einen von damals, ne, mit der er mich betrogen hat, irgendwie in Urlaub fliegen würdest. Das ist das Einzige. Aber das war für mich so utopisch. Jetzt sag bloß nicht, dass er mit der von damals in Urlaub fliegt. Nee, nicht so, sondern die ist ins Ausland gezogen und er wollte zu ihr fliegen. Um sich klar zu, weil ich habe ihm damals wohl nicht die Möglichkeit gegeben, sich von ihr zu verabschieden und er wollte das jetzt alles nachholen und ihr in die Augen schauen und gucken, ob da noch irgendwas da ist an Gefühlen. Das gibt's ja nicht. Wir reden davon, dass der Abstand fast 8 Jahre her ist. Ja, ja, ja. Ist er dahin geflogen? Nein. Ich wollte hinterher, dass er es macht, damit dieses Thema Alpha, also ne, damit das einfach vom Tisch ist, damit der Mensch in 2 Jahren wieder sagt, ich weiß nicht, ob ich noch was für diese Frau empfinde und so. Der hat ja auch hinter meinem Rücken, hat er ja geschrieben über hier die sozialen Netzwerke. Wie kam es denn jetzt dazu, dass er nicht geflogen ist? Tja, ich vermute, weil sie nicht darauf geantwortet hat. Er hat ihr geschrieben, dass er dann und dann kommt und mit ihr reden möchte, aber sie hat ihm auch gesagt in einem Gespräch, also schriftlich, dass sie seit einem halben Jahr eine Beziehung hat und dass alles so gut ist, wie es ist. Ne? Aber sag und mal, sie hat ihn nicht, ja. Wenn das der Grund war und nicht deine Intervention, sondern der Grund, dass sie ihn vielleicht nicht sehen will. Und all die anderen Sachen, die du mir gerade erzählt hast, da ist aber nun einiges im Argen bei euch. Aber heftig im Argen. Ja. Ist das noch eine Beziehung? Tja. Eigentlich nicht mehr. Schlaft ihr miteinander? Das letzte Mal, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Wochen nicht zu Hause, aber das letzte Mal vor 2 Monaten. Du bist jetzt ungefähr bei einer Freundin? Ja, genau. Und wie lange hast du ihn jetzt nicht gesehen? Achso, ich sehe ihn, er kommt halt immer hier hin, um den Kleinen zu sehen. Mhm. Also ich habe ihn am, wann habe ich ihn gesehen? Sonntag? Nee, am Samstag? Nee, er war gestern nochmal hier. Ja, er war gestern nochmal hier. Und wie ist dann die Stimmung, wenn er da ist? Naja, eigentlich also es ist bei ihm jeden Tag was anderes. Also am Sonntag hat er sich auch mit einer anderen Frau aus dem Chat getroffen, habe ich auch irgendwie rausgefunden. Und dann kam er nach diesem Treffen, kam er dann hier nach, also hier hin, wo ich jetzt bin, und hat mich irgendwie nachts, um Mitternacht hat er mich runtergebeten und hat mir das dann erzählt auf Nachfrage. Also ich hakte da ja dann auch nach, und dann hat er mir auch gesagt, es ist vorbei, er will seine Freiräume und bla bla bla. Also hat er ein riesen Theater gemacht, und gestern kam er und hat gesagt, es tut ihm alles leid, er liebt mich, wir sollen bitte wieder zurückkommen, sein Leben ist aus den Fugen geraten. Aber ich soll auch nicht, sein Originalton war, ich soll auch nicht irgendwie sagen, wie heißt das, ich soll nicht höher scheißen, als das Klo hängt oder so. Also das war auch nicht schlimm. Er hat sich nur mit einem Menschen getroffen, mit dem er gesprochen hat, da ist nichts gelaufen. Und okay, ihr habt eine gemeinsame Wohnung. Ja. Ich finde, der junge Mann gehört mal zum Psychologen, aber ganz schnell. Ja, wir waren gemeinsam bei seinem Psychologen, und das ist so ein Typ, da bin ich so traurig drüber. Ich weiß, also der war halt auch schon mal woanders, und die haben bei dem eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, also zumindest eine Akzentuierung. Mhm. Das hat er diesem Psychologen auch erzählt, und er hat ihn irgendwie mal 20 Minuten warten lassen und hat gesagt, ja, wenn Sie nicht ausflippen und ich lasse Sie 20 Minuten lang warten, dann sind Sie auch kein Narzisst. Und ich war auch mit. Ja, fürchterlich. Ich habe diesem Mann auch E-Mails geschrieben. Ich war auch selber bei dem und habe gesagt, dass, ne, ich habe dem, was weiß ich, ne, ich habe dem halt immer wieder, ich habe dem darauf hingewiesen, dass mit meinem Freund was nicht stimmt. Du fühlst dich da nicht wohl. Und der hat dann immer gesagt, ja, es bringt ja auch nichts, das irgendwie zu pathologisieren und so, und zu sagen, du bist krank, du hast diese Krankheit und so und bla bla bla. Ich finde schon. Also nein, also man kann es pathologisieren, dann kann man noch eher Verständnis dafür haben, und man kann hoffen, dass man das vielleicht in den Griff bekommt. Wenn man es nicht pathologisiert, dann muss man einfach fragen, was will er noch von dir und was willst du von ihm? Und welchen Wert hat diese Beziehung? So wie du das jetzt schilderst. Mhm. Ja, jetzt ist es ganz schlimm. Stefanie, so könnte ich nicht leben. Ich finde es nur. Nur das bisschen, was du mir erzählt hast, finde ich sehr, sehr bedrückend. Das ist alles andere als ein entspanntes Leben in einer Beziehung. Ihr habt ein Kind, eigentlich müsste ja alles wunderbar laufen, aber es läuft überhaupt nicht wunderbar. Dann wäre zu überlegen, ob eine Trennung vielleicht erträglicher ist für alle als so ein Gemurkse. Der respektiert dich doch gar nicht. Nee, gar nicht. Der macht da sein Ding, der zieht, nenn es narzisstische Störung oder was weiß ich, ist mir auch egal, der zieht da sein Ding durch. Und du bist irgendwie so Beiwerk und wirst dann mal irgendwann benutzt, wenn es passt, oder wenn es nicht passt, bist du wieder weg. Und das ist respektlos, finde ich. Und das würde ich nicht mit mir machen lassen. Dann schlag ihm vor, bist du noch da? Mhm. Ja, dann schlag ihm vor, wenn das eine Chance vielleicht ist, nicht bei diesem Psychologen, da ist das Vertrauen eh hin, dass ihr zusammen zu einer Paarberatung geht. Aber der ist halt so manipulativ, ne? Der setzt sich dann dahin und also er hat sogar auch meine beste Freundin mit ihr drüber geredet und der quatscht die dann in Grund und Boden, dass sie dann hinter da sitzt und denkt, ja, der hat recht. Ah, ja, verstehe. Ja, solche Leute kenne ich auch sehr gut. Da muss man irgendwann dann die Konsequenz ziehen. Du kannst die Chance dann nochmal wahrnehmen, vielleicht mit der Paarberatung, damit du auch für dich sagen kannst, wir haben alles versucht. Ansonsten musst du irgendwann die Konsequenzen ziehen. Mit aller Härte dann auch. Nur das verstehen diese Leute. Ich finde, dass er dich sehr unfair behandelt und sehr respektlos. Und du bist eine junge Frau, bist Mutter. Das geht so nicht. Mhm. Liebe Stefanie, die Sendung ist jetzt gleich rum. Ich biete dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin, mit der Heike an. Vielleicht kann sie dir auch noch den einen oder anderen Tipp geben. Ja, das wäre super. Okay, das machen wir. Sie ruft dich gleich zurück. Alles Gute. Ja, vielen Dank dir auch. Stefanie. Ich muss ganz kurz sagen, ich gucke das schon seit über 20 Jahren. Ne? Und ich habe als junges Mädchen auch immer so Quatschanrufe gemacht. Aber Stefanie, die Sendung ist vorbei. In der Technik Daniel Paulmann. Tschüss, ciao.